ersten Bon vom Supermarkt. Der Knochen, der im Dreck verscharrt. Der restaurierte Fausteinband. Der abgeschabte Brillenrand. Der Korken vom Discounterwein. Das halb verzerrte Hühnerbein. Was nie was sagt. Trotzdem spricht, was es nicht gibt, das gibt es nicht. Etwas mit mir. Journal, das Handy mit T9-Funktion.